Die Gerichteküche. Hallo Palk. Buongiorno. Ich habe eine Wassermelone getragen. Nein, falscher Film. Ich habe ein Wander... Du hast deine Wassermelone verschluckt, ein ganzes Stück. Ich habe ein Wanderwaffeleisen gewonnen. Ich gratuliere herzlich. Danke. Tiefsten Respekt. Diese Leistung wäre nicht zustande gekommen ohne deine Eltern und du weißt schon den Rest. Genau. So, ohne von wem hast du es denn gewonnen? Weißt du das? Der Backhauscast. Wo sonst? Der Backhauscast hat wieder, der schickt wieder Elektro Sachen durch die Republik. Genau, das zweite Mal. Ab jetzt werde ich nicht mehr teilnehmen, weil sonst ist ja das Spiel zu Ende. Ne? Weil wer dreimal gewinnt, der kann das Ding behalten. Ich habe jetzt, ich brauche das nicht. So, was fällt dir zu Wanderwaffel ein? Achso, eine kleine Vorgeschichte. Ne? Eigentlich wollte ich das ja bei uns machen zu Hause. Und der Palk, der hat dann so gesagt, nö, komm doch mal am Tag der Deutschen Einheit zu uns. Und dann machen wir das bei Palk. Und ich bin zu meiner Frau, ich sage, du, wir sind bei Palk Engler, wir machen das da mit dir. Ja, das ist cool. Dann bleibt unsere Küche sauber. Siehste? Super, jetzt sind wir hier. So, was fällt dir zu Wanderwaffeleisen ein? Brocken. Okay, weiter. Riech mal. Wie riech mal? Riech mal die Luft hier drin. Schnupper mal. Es riecht nach den Waffeln, die meine Frau gerade gebacken hat. Nach was riecht es denn jetzt? Na, es riecht nach Döner. Ja. Das sehe ich doch aber. Palk, hast du einen Pürierstab? Ja. Palk, können wir den benutzen? Liegt da hinten, hau rein. Palk, hast du Strom am Tisch? Guck mal, da oben ist ein Lecker. Im Ernst? Da oben ist ein Lecker, oder? Das werden wir gleich sehen. Ja, also erstmal schöne Grüße an Klaus und Frank und alle, die Backhäuser, Backhausen und aus der Gerichteküche. Obi bei Palk und wir machen heute Dönerwaffeln. Und wir machen richtige Dönerwaffeln, nicht wie letztes Mal, dass wir einfach eine Mettwaffel machen. Die Mettwaffel war ja die Grundsubstanz für die Dönerwaffel. Diesmal machen wir eine Dönerwaffel und zwar machen wir alles, was im Döner drin ist, machen wir in eine Schüssel und dann wird das püriert. Dann kommt Milch rein, dann kommt Mehl rein, dann kommen Eier rein und ein bisschen Backpulver und dann kommt das Ganze ins Wanderwaffeleisen. So, da horcht mal schön zu hier, ne? Wie der Döner rinflutscht in die Schüssel. Hallo Palk. Hast du schon Fisch reingemacht? Ich habe noch keinen Fisch reingemacht. Sehr gut, ich warne dich. Warte mal, wann hier das Besteck ist? Wegen dir. Das ist da oben. Hier? Da. Hier. Also es kommt doch an, was du für Besteck möchtest. Ich nehme erstmal eine Gabel, um den Döner leer zu kratzen. Guck mal, ein extra langes. Palk hat ein ganz langes. Ganz lang hat er geholt. Ganz lang hat er. Ganz lang. Genau, so und wir wollen aber das Brot nicht, weil wir wollen eine Waffe. Deswegen machen wir unser Brot selber mit diesem Mehl und. Ah, ihr wisst schon. Brot esse ich so, ist lecker. Ich bin ja mal gespannt. Obi. Ja, Falk. Möchte ich nur mal sagen. Ja. Hier, gucke. Da ist ein Verteiler. Pappnase. Du, das sehe ich nicht, wenn ich nicht auf einer Leiter stehe. Ne? Jetzt bin ich umsonst gegangen. Wie klein ich bin, wisst ihr auch alleine, oder? Naja, weil ich auch nicht groß bin. Und guck mal, Falk, weil das so viel Appetit macht. Das Brot hier, das lege ich hier hin. Das können wir so nebenbei schon knabbern. Ne? Gegen den Verzehr im Podcast oder wie hieß das? Für mehr Essen im Podcast, genau. Hier ist übrigens das. Genau. Oh, jetzt kann er irgendwie gar nicht mehr reden. Hat er den Mund wieder zu voll genommen. Mit vollem Mund redet man nicht, also tauschen und runterschlucken. Ja. Aua. Ich habe halt gerade auf die Schulter gehauen, weil da ist das Fleisch hier raus. So, geil. Döner muss ja. Oh, hier ist noch Fleischreste. So, und wenn es jetzt laut wird? Fleischreste. Das ist der Pürierstab. Ja? So. Wir machen eine Dönerwaffe. Hast du schon mal Döner püriert? Nö. Hast du schon mal Essen püriert? So festes Essen? Ja, mehrmals. Okay. Erfahrung? Schlecht. Schlecht. Wir haben auf Arbeit. Du kannst weiter erzählen. Ich überlege. Wir haben auf Arbeit mal ein Kind gehabt, die hat nur Püree gekriegt. Und das war keine Zähne, oder? Nee, schwerstbehindert. Also. Ah, okay. Und die hat, haben wir im Prinzip dann, wenn es halt so mehr Komponentenessen gab, also Kartoffeln, Soße, Fleisch, Gemüse, haben wir dann jedes einzeln püriert und dann haben wir eben das dann einzeln gegeben. Achso, okay. Dann bleibt dir die Geschmacksexplosion egal. Genau. Ist nur eine andere Konsistenz. Ich muss gerade an Elli denken, an Elli Mettbrötchen. Guck mal, wie das aussieht. Sieht ähnlich aus. Wegen dem Rotbrot. So, Falk. Soll ich noch was zum Döner sagen? Mach auch raus. Dieser Döner ist präsentiert bei Alibaba Döner in der Sprem. Neuer Laden, machst du da schon mal? Gegenüber von Effe? Nein. Effe ist im Prinzip Stammecke Döner. Der hat gegenüber gehabt immer einen Burger King. Der Burger King hat irgendwie dicht gemacht, warum auch immer. Dann haben sie da irgendwie so eine Burgerbude-Braterei da reingebastelt, so eine schwarze. Die muss auch gefloppt sein. Auf jeden Fall hat Alibaba, das ist so der, wie wirst du das nennen, der, ich glaube, das ist so der führende Dönerverkäufer in Cottbus, oder? Also der hat, glaube ich, mehrere Filialen, ist wirklich der größte, den es gibt. Ja, ich glaube. Der hat jetzt sein Geschäft aufgemacht, allerdings nicht nur Döner, auch Eiskaffee und ich weiß nicht, was noch alles gibt. Und ganz bescheuert, also nee, ganz interessant, auf der anderen Straßenseite hat jetzt noch einen Dönerstand aufgemacht, neben Effe direkt. Ach so? Ja, also ach, noch zwischen, einer zwischen Effe und der Spielebude. Ja. Sehr schön. Drei Dönerstände, da steht zwar eine persische Küche, aber wenn du die Bilder anguckst, ist ein Döner, die da an. Also. In Cottbus gibt es einen neuen Hashtag für mehr Döner in Cottbus. Ja, es wird wahrscheinlich mehr Dönerläden als Einwohner in Cottbus geben, aber na gut. So, und dieser Döner ist produziert, ist gemacht, zusammengestellt worden von dem Chef persönlich. Ja? Ja, der war nämlich da. Wir sind per Du. Wir pürieren den Döner. Jetzt kommt noch Milch an, Mehl, Eier, Prise Salz. Brauchen wir nicht. Machen wir trotzdem. War einfach für den Salz. Und wenn es fertig ist, gibt es ein Foto von den Dönerwaffen. Schönen Gruß an Frank, an Klaus und an Backhauskas. Eier von glücklichen Hühnern. Also wir haben jetzt pürierte Masse. Wir haben pürierte Masse. Jetzt habe ich Milch dazu gekippt. Jetzt gibt es noch erstmal zwei Eier. Ich weiß noch nicht, ob ich vier brauche. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt hier eine Eierschale bei war, aber das ist nicht so schlimm. Das pürieren wir nochmal. Dann wird die Eierschale klein. Aber da ist doch eine drin, oder? Nee, das sieht nur so aus. Das sieht, glaube ich, nicht so aus. Erstmal drei Eier jetzt, ne? Dann gucken wir mal, wie die Konsistenz hier ist. Und nehmen jetzt hier so einen Handmixer, so einen. Na, ihr wisst schon. Okay, Handrührgerät. Handrührgerät, genau so. Ich das jetzt auch am Tisch machen, eigentlich ist das ja cleverer, ne? Handrührgerät, Handrührbesen, so ein Pürierstab, der blitzt Dings nicht, oder? Mal gucken, nur wenn er ein intelligentes Gerät ist, was ist er nicht drin? Also es sieht echt gut aus, Falk. Falk, nicht Falk. Ich sag immer Falk, aber er ist der Falk. Ne? Einfach nur aus wie eine milchige Pampe. Nein, du musst dir in die Pampe. Nein, du musst dich ins Auge des. Kippt da noch mehr Milch rein. Mehr Milch, genau. Jetzt guck mal, du musst dich in das Auge eines Fünf-Sterne-Koches versetzen. Kann ich nicht. Ich hab mein Auge bin ich nämlich an dem Dönerbrot immer noch hängen geblieben. Also Dönerbrot eingesifft ist total lecker, oder? Fünf-Sterne-Koch bin ich nicht. Ich habe 6 Sterne, ne? Für jeden Podcast ein. Hast du schon 6 Podcasts? Nein, aber 6 Folgen. Mindestens. Ah, stimmt. Ne? So. Mmh. Der isst mir das ganze Brot weg, aber ich kriege ja Geld. Ja, also man kann neuerdings Döner auch trinken. Jetzt schon. Das ist ein Smoothie, ein Döner. Das hat noch keiner gemacht. Ne? Vitamine. Was ist denn, wenn das Wanderwaffeleisen kaputt ist? Schickt die dann einen Smoothie-Maker? Oder damit kann ich auch so viel machen. Da fällt mir Backner Kauder ein. Oh. Du hast das Wort, du willst das andere machen. Heute ohne Fisch, ja, aber Backner Kauder. Nein, du hattest versprochen, du wolltest Backner Kauder ohne Fisch machen. Das geht ja gar nicht ohne Fisch. Apropos, was ist mit der Dönersuppe eigentlich? Hast du mit? Nee. Ich wollte Dönersuppe essen. Ja, hab ich vergessen. Naja. Aber wie wär's denn, wenn wir mal Dönersuppe selber machen, wenn ich das hier sehe? Jetzt hör doch mal auf, da rumzupanschen. Kann man Döner nicht so. Manche Sachen kann man einfach so lassen, wie sie sind. Na, aber Döner muss man doch nicht so lassen, wie er ist, oder? Da hat ja Döner, man muss da jetzt haben. So, warte mal. Was brauchst du? Das Backpulver. Hier. Hier ist noch nichts drin. Super, und wenn du willst, Falk, du kannst schon mal das Wanderwaffeleisen. Darf ich es berühren? Anheizen, aber natürlich. Meine unwürdigen Händen. Die sind würdig. Würdig? Die sind würdig. Stellst du die Küche zur Verfügung? Eingestellt, aber es ist an, ne? Ja, da müsste eine Leuchte leuchten. Der Knopf müsste so, leuchten. Die Frage ist halt, das werden wir erst nach der ersten Waffel sehen, wird das überhaupt fest, was wir hier bauen, ne? Jetzt muss ich auch ein Stück Brot hier klauen, ne? Theoretisch müsste es fest werden. Ja, der Imperator war ja eigentlich mit eingeladen, aber der hat was vor, ne? Das könnte nur länger dauern, weil du ja mehr Flüssigkeit drin hast, ne? Nee, eigentlich nicht, weil es ist eigentlich Mehl, Milch und Ei. Eigentlich müsste genau dasselbe passieren. Das ist eigentlich wie ein Bauernfrühstück jetzt. Okay. Ja. Bist du gern Bauernfrühstück? Ja. Dann werde ich das auch mal machen, ne? Kann man ab und zu mal essen. Ja, ne? Ein Eier macht zu viel halt. Bauernfrühstück. Prost, warte. Ich hätte ja gern Bier getrunken. Gibt's nicht. Ah, das Kind ist da. Nee. Ja, ich habe ja eigentlich gedacht, der Pipe ist eingucken gestern. Ich dachte, der packt zwei Duckstelle in. Nee. Ich hab's bestimmt vergessen. Ach, guck mal hier. Also mit dem Backpulver passiert was. Das blubbert hier drin. Guck mal. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Und mit reichem, vollen Schwalle. Warte, ich mach wieder aus. Mach dein Gedicht bitte zu Ende. Das ist nicht mein Gedicht. Wer schön, wenn es meins mach dieses Gedicht zu dem Bade, das ich ergieße. Das ist ein ewiger Langzeit. Es wird noch ewig. Zu dem Bade, das ich ergieße. Das ist denn da Schwarzes drin? Was ist denn das da? Das ist Rotkraut. Ich kenne nur, was willst du mit dem Dolche, sprich Kartoffelschälen. Verstehst du mich? Das ist aus dem Erdkönig, ne? Doch, doch. Die Stadt vom Tyrannen befreien, oder? Oder der Schimmelreiter? Nee, die Stadt vom Tyrannen müsste irgendwas mit Syrakus sein. Der Schimmelreiter? Ist das nicht der Erdkönig? Der Schimmelreiter? Nein. Erdkönig? Nein. Das ist irgendwas mit Syrakus. Reitet zu spät durch Nacht und Wind. Das ist der Vater mit seinem Kind. Der Vater mit seinem Kind. Was willst du mit dem Dolchen, sprich Kartoffelschälen? Das ist der Schimmelreiter. Die Stadt vom Tyrannen befreien. So was mit Syrakus. Also, liebe Zuhörer von Backwatzcast, ihr könnt ja mal antworten, was das ist. Und wir machen ein Gewinnspiel draus. Wer es richtig antwortet, der kriegt ein Tiefkühlessen von dir geliefert. Oder, oh Gott, kann man nicht so essen? Du, so ein Tiefkühlessen schicken, die kann Idee hat sich ja schon im so Kopf. Vakuumiert, ne? Nee, man müsste einfach so ein Vakuumierer, genau. Eiswürfel und so eine Box, so eine Styroporbox erklären. Mach doch ein Paket, wo du die Zutaten reinpackst, in richtigen Mengen und eine CD, wo der Podcast oben ist, wenn du das gekocht hast, und das schickst du dahin. Hast du schon mal was nachgekocht, Palk? Hörst du überhaupt meinen Podcast? Ich höre den Podcast. Hast du schon mal nachgekocht? Nee. Aber gegessen. Ich esse da nur genug. Übrigens, heute ist Tag der Deutschen Einheit. Und hier ist auch gerade Einigkeit und Recht und Freiheit. Ne? Das hört man. Ich bin Vereinigung in der Luft. Für eine strikte Aufgaben verteilt. Guck mal, das Wanderwaffeleisen ist grün geworden. Der Obi kocht und ich esse. Die Aufteilung gefällt mir. Jedenfalls, wenn es mir ansteht. Und ich müsste abnehmen vielleicht. So, warte mal, deine Frau hat hier die Kelle gelassen. Kannst du auch noch eine neue Kelle nehmen? Nee, will ich nicht. Ich bin jetzt total gespannt. Das erste kriegst du, weil wahrscheinlich sind da Girards Reste noch drin. Bitte? Das macht Spaß. Soll ich jetzt diese Dunstabzugshaube einschalten? Kannst du gerne tun. Auf den dicken Flügel, den es da gedrückt halten. Ich mach die auf 1, vielleicht ist es nicht zu laut. Ja. So, also das dampft hier auf 30. Wir probieren hier das erstmal aus, haben das noch nie getan. Er hat es getan. Guck mal hier, mach zum mal ein Bild, genau. Mal. Er hat es getan. Grillt über. Ehrlich? Ich glaube. Oh, das ist doch nicht schön. Das war zu viel. Das war zu viel? Oh. Das machen wir wohl weniger. Das ist nicht schlimm. Das zu viel Döner. Nachher sauber. Aber guck mal, es kommt hoch. Döner oben. Ich hoffe, man hört uns hier noch natürlich, ne? Ich habe das nämlich nur so auf dem Boden. Aber guck mal, wie das hochkommt. Super. Das wird eine richtige Waffe. Hoffentlich. Es wird eine richtige Waffe. Wir ziehen lassen. Und gehen dann gleich nochmal live auf Twitter und hauen das noch raus, wie so eine Waffe ins Waffeleisen kommt. Nicht kommt. Ich bin mal gespannt, also die Reste werde ich wohl rauskratzen müssen. Lieber Hörer, der Obi ist total aufgeregt, der rennt hier wie ein kleines Hündchen. Geil, ne? Und guckt von rechts und von links, sehr schön. Was du ungefähr so stelle ich mir einen Koch vor, der was Neues erfindet. Okay. Wisst ihr, das gibt doch die Sterneköche, die erfinden doch das Essen immer neu, ne? Und dann noch hier noch eine Prise und da noch eine Prise. Los, ich mache ein gestelltes Brot. Ich brauche einen kleinen Teller. Ein kleiner Teller ist da unten runter. Okay. Da kann ich die Reste da unten runter. Ich glaube, das muss noch mehr durchgaren. Und Mehl. Wir brauchen unbedingt Mehl. So ein lustiger Tierkloß da. Kloß noch reinmachen? Nee. Ganz großer Schluck. Kann das verbrennen? Die Lampe leuchtet grün. Die Lampe leuchtet grün. Und also Leute, das sieht echt geil aus. Ja. Ey, nimm das zurück, das schneide ich raus. Das ist noch zu breiig. Was machen wir falsch? Was machen wir falsch? Warum wird es nicht hart? Möchtest du Soßenbitter rein? Nein. Also, nicht. Warum wird es nicht hart? Ich glaube, ich bin nicht geduldig genug. Ich kratze das erste Mal raus. Das erste machen wir als viel, aber hier gucken wir mal. Heiß, heiß mit Feuer immer. Du wirst mal jetzt nicht genug mit anbieten. Doch, du kostest es nicht. Okay. Aber dann sag ich gleich, wie schlecht es schmeckt. Schmeckt gut. Das sagst du jetzt nur so. Ja, schmeckt das. Jetzt habe ich noch mehr Mehl dran gemacht. Irgendwas fehlt. Knoblauchsoße. Wir hatten Döner ohne Knoblauch. Es fehlt Döner. Vielleicht ist das Wanderwaffeleisen auch schon zu verbraucht. Kaputt. Naja, dass die Antihaftschicht nicht mehr antihaftet. Dass die Soße, dass das kleben bleibt, weißt du? Also geschmacklich ist gut, das ist wie ein Dönerweißen. Nur nicht so fest. Aber mit der Haftgeschichte, das ist auch egal. Nur noch trotzdem der Teig müsste auch trotzdem aufgeben. Der geht ja auf. Aber es bleibt kleben da oben. Weißt du? Naja, lass mal noch ein bisschen. Wenn meine Frau nicht reinguckst, kannst du es ja noch anders probieren. Mm-mm. Du kannst einen anderen Stecker reinmachen, oder? Steckdose ist da. Nein, das mache ich nicht. Warum nicht? Nein. Sag ich was. Ich würde die Schuld auf mich nehmen. Nee, hat sie gesagt, will sie nicht machen. Träume. Komm hier nie wieder rein in das Haus. Sie hat ja zwischenzeitlich schon mal reingeguckt, hat schon mal ihre Nase in das Vorprodukt reingesteckt und hat gesagt, hat angedeutet, ist nicht begeistert davon. Ja, also Palp möchte keinen Fisch, ne? Aber seine Frau möchte keinen Döner an Waffeleisen. Kann ich gar nicht verstehen. Nur in der Moment. Ja, danke. So. Ey, guck mal hier. Das ist eine Waffel. Komm, guck. Ich mach einen Beweis. Tatsache. Das ist eine Dönerwaffel. Das ist eine Waffel. Die erste Dönerwaffel in Cottbus auf der Welt. Guinness Buch der Rekorde. Rosenteller. Ja, ist gut hier, wa? Ich muss gucken. Kriegen wir die auch raus? Ey, guck mal. Komm. Warte. Warte. Halt. Ja, es ist eine Waffel geworden. Du darfst die weltweit erste Wander-Döner-Waffel testen. Das ist ein scharfes Messer. Du darfst ja auch eine Soße deiner Wahl aussuchen. Ich will doch gar keine Soße. Ich habe Olli mitgebracht für den Fall der Fälle, dass das hier gut wird. So. Ich bin jetzt gespannt. Also ich muss sagen, von der Konsistenz. Ich fülle das Waffeleisen erneut. Es ist wirklich eine Waffel. Es ist erstaunlich, also was man. Wahrscheinlich würde der Olli sogar aus Bauschutt eine Waffel hinkriegen. Und? Also von der Konsistenz ist gut, ist eine Waffel. Aber geschmacklich ist es nicht meins. Nee, geschmacklich ist sie herzhaft salzig. Ja? Das ist so. Da gehört eine Soße drauf. Das ist einfach Fakt. Hätten wir nicht nur einen halben Döner, hätten wir jetzt noch einen halben Döner essen können. Nö. Mist. Jetzt gibt es Dönerwaffel bis zum Sattwerden. Ich bin satt. Quatsch. Nein. Ich überlege gerade, wie das schmeckt. Ich kenne den Geschmack auch. Aber es ist glaube ich die Zwiebel, die durchsticht, ne? Es ist eine gebratene Zwiebel, die durchkommt. Würde ich sagen. Mhm. Hier diese Röstzwiebel, ja. Die bei den China-Nudeln immer drauf ist. Ja, probiere das. Hast du Ketchup für dich eventuell? Teste es mit Ketchup. Ich weiß genau, dass du Ketchup hast. Hier, guck mal, in der Squeezer-Flasche. Bitteschön. Nee, tu mal anderen bitte. Da hinten im Hauptraum muss noch was stehen. Ui, heiß. Für dich. Weißt du, wie das schmeckt? Bleiben. Wie Kartoffelpuffer. Du sag mal, möchtest du das eigentlich mal mit Bautzener Senf testen? Ich würde es doch mit, aber wir haben eine große Flasche. Nee, nimm schnell mal eine große Flasche. Na, die ist schon offen, deswegen frage ich. Ist sie schon offen? Ja, also das Ding ist abgebrochen. Nee, ist nur das Ding abgebrochen. Hier ist eine große Flasche. So, also geschmacklich ist es jetzt keine Explosion, das können wir schon mal sagen. Aber wir haben es getan. Ja? Guck mal hier, die zweite, da war jetzt zu wenig drin. Das ist wie wirklich wie Kartoffelpuffer. Also wenn du wirklich auch Kartoffeln das Zeug machst. Wie Reibekuchen. Ja. Ne? Stimmt. Ist das jetzt eine Empfehlung? Nö. Naja, ich mag Reibekuchen nicht so besonders, deswegen. Ich auch nicht. Also wenn man Hunger hat, kann man das durchaus essen. Weil es trag keine Kartoffel drin, ne? Reibekuchen ist die pure Kartoffel. Ja, ist stark, aber du, wisst du, wie die Reibekuchen machen? Aus Döner. Da ist gar keine Kartoffel mehr drin heutzutage. Verschwörungstheorie. Kartoffeln sind viel zu teuer. Also ich mag das. Ich mag das, ich weiß, was ich mir jetzt daran satt esse. Nom, nom, nom, nom, nom. Ja, liebe Backhaus-Gast-Hörer, Gerichteküche-Hörer, wir werden jetzt in Ruhe essen, schmieren noch ein bisschen was drauf und machen den Frauen auch noch ein paar Waffeln. Und dem Gewinner des nächsten Wanderwaffeleisen, Gratulation, viel Spaß und lass dir was einfallen. Packst du eine Waffe dazu? Heil dem Imperator. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Paul. Tschüss, Obi, vielen Dank. Tschüss. Die Gerichteküche ist ein Podcast von Carsten Urbanschik und kann Spuren von Fett und ungesundem Essen enthalten. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.